Helicobacter, das älteste Haustier der Menschheit. Thor Heyerdahl war ein ruhiger Mann mit klaren Ansichten. Er beobachtete Meeresströmungen und Winde, interessierte sich für alte Angelhaken oder Kleidung aus Baumrinde. All das zusammen brachte ihn zu der Überzeugung, dass Polynesien von Seglern aus Südamerika und Südostasien besiedelt worden sei. Per Floß könnten sie durch die Strömungen dorthin gelangt sein, lautete seine These. Niemand hielt es damals für möglich, dass ein einfaches Floß 8000 Kilometer auf dem Pazifik überstehen könnte. Thor Heyerdahl hielt sich nicht damit auf, andere stundenlang mit Argumenten zu bekehren. Er ging nach Südamerika, baute ein altertümliches Floß aus Bäumen, nahm ein paar Kokosnüsse und Dosenananas mit und fuhr nach Polynesien. 4 Monate später konnte er guten Gewissens sagen, aha, es ist also möglich. 30 Jahre später startete ein anderer Wissenschaftler eine ähnlich aufregende Expedition. Allerdings begab er sich dafür nicht auf die Weltmeere, sondern in ein kleines Labor mit Neonröhren an der Decke. Dort nahm Barry Marshall ein Gefäß mit etwas Flüssigkeit in die Hand, setzte es an den Mund und schluckte den Inhalt mutig hinunter. Sein Kollege John Warren beobachtete ihn dabei gespannt. Barry Marshall bekam nach einigen Tagen eine Magenentzündung und sagte voller Stolz, aha, es ist also möglich. Wiederum 30 Jahre später verknüpften Wissenschaftler aus Berlin und Irland die Forschungsgebiete der beiden unterschiedlichen Männer. Der Magenkeim von Marshall sollte Auskunft über die Erstbesiedlung von Polynesien geben. Diesmal segelte niemand und niemand trank etwas. Diesmal bat man einige Wüstenureinwohner und neuguineische Highlander um etwas Mageninhalt. Es ist eine Geschichte über die Widerlegung von Paradigmen, die Hingabe an die eigene Forschung, ein Winzling mit Propeller und eine hungrige große Katze. Das Bakterium Helicobacter pylori lebt im Magen der halben Menschheit. Diese Erkenntnis ist relativ neu und wurde zunächst belächelt. Warum sollte ein Lebewesen an einem so lebensfeindlichen Ort leben, in einer Höhle voller Säure und zersetzender Enzyme? Helicobacter pylori ist davon nicht beeindruckt. Das Bakterium hat 2 Strategien entwickelt, um genau in dieser unwirtlichen Gegend famos zurechtzukommen. Erstens ist eines seiner Stoffwechselprodukte so basisch, dass es die Säure in direkter Nähe neutralisieren kann. Zweitens schlüpft es einfach unter die Schleimhaut, mit der sich die Magenwand selbst vor ihrer Säure schützt. Diese Schleimhaut, die normalerweise eine gelartige Konsistenz hat, kann Helicobacter flüssiger machen und sich dann geschmeidig in ihr fortbewegen. Es hat lange Proteinfäden, die es dafür wie ein Propeller umherwirbelt. Marshall und Warren waren der Ansicht, dass Helicobacter Magenentzündungen und Geschwüre verursachte. Bis dahin war die anerkannte Lehrmeinung, dass derartige Magenprobleme eine psychosomatische Ursache, zum Beispiel Stress, hätten oder von einer fehlerhaften Magensäuresekretion kämen. Marshall und Warren mussten also nicht nur mit dem Vorurteil aufräumen, dass im sauren Magen gar nichts leben könne, sondern auch noch belegen, dass ein winziges Bakterium Krankheiten außerhalb des normalen Infektgeschehens auslösen könnte. Bis dahin kannte man Bakterien nur als Verursacher von infizierten Wunden, Fieber oder Erkältungen.